SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Fantastische dreistündige Reise quer durch die fantastische Welt von der Elektronika. Die habe ich heute oben genannt, Diamonds und the Roots. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Freitag oben, es ist Spross nach der 7. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mental X und ich bin, wie gesagt, zuständig, dass elektronische Clubmusik am Wochenende hier nicht zu kurz kommt. Heute oben hat eine fantastische und bunte Soundcollage von Boss Access. Magst du dich vielleicht noch an das deutsche Duo erinnern? Die haben schon den einen oder andere kleinere Club-Hit gehabt. Gut, sie haben natürlich auch ganz eine fantastische Plattform, eine tolle Plattform vor allem. Und zwar Stuttgart-Label Parkett rings um den Sole. Da hat die zwei aufgebaut und seither, naja, sind sie sehr erfolgreich. Die neue Scheibe von Boss Access heute zu oben. Weiter hat der fantastische Techno-Sounds aus Grenoble von Kiko und das Monster-Release von John Digweed, Eagles and Butterfly und Nick Moore. Anfang macht sie die heutige dreistündige Trip mit einem Track namens Magnolia und zwar von Savas. Schön reise ich mit. Viel Spaß. bist einfach ein Alien. Guy J wieder einmal mit seinem fantastischen Remix für The Clarion und der Television Days. Letzte Woche hat er den Track im Feature vorgestellt, sprich als Essential Tune deklariert. Und darum läuft natürlich auch heute nochmal Guy J mit dem Clarion mit Television Days. I'm genommen oder auch einfach Progressive House. Das ist Schiebe aus der Schweiz, das war von Yannick Müller und Pascal. Heisst jetzt sie Necessito, das ist der Stefan Bignac Remix. Also, wenn es mir recht ist, gehört sogar wie Yannick Müller so in die ganze Hive Club DJ Reihe. Also, naja, früher oder später finden wir es raus. Hintergrundinfos zu der heutigen Show kriegst du auf srf.ch/mentlabs. Time to make the floor burn. Now. We'll be right back. Deep. Deep. As we show you what's happening with the man boss. Now's the time to relax your mind and slip into a new world. The funky technician is back. He's back. I think it's time to make the floor burn. Now. Excellence oder einfach, das ist die neue Tim Green, heisst sie. Deco. Und sie ist diese Woche auf einem Label rausgekommen, wo man eigentlich so gerade in den letzten paar Monaten naja, eigentlich nur noch mit Bret Hart und Techno erlebt hat, nämlich Cocoon Records. Cocoon, das ist das Label natürlich vom Sven, sprich vom Papa Wed. Und das da ist äußerst überraschend und sensationell. Tim Green mit Echo auf Cocoon. House-Music, also so richtig klassische House-Music, die geht aus meiner Sicht nur, wenn sie extrem fett produziert worden ist. Und das ist ja eben auch die ganz grosse Misere im Moment, wenn man so ein bisschen hört, dass im zur Zeit wieder so, dass ein 90er-Jahr Garage raufkommt, so, naja. Aber da haben wir eben ein Beispiel dafür, dass House-Musik auch extrem rocken kann. Und zwar auf der einen Seite, weil es bei Nick Curley auf seinem Tech-House-Label rauskommt, nämlich 8-Bit-Music. Auf der anderen Seite, weil es der Danny Howells von der Renaissance produziert hat. Der macht das schon seit Jahr und Tag ziemlich überzeugend als Produzent, als Remixer und natürlich auch als DJ. Und das da ist seine brandneue Scheibe. Mental X. Sounds so sexy. US Stereo ist das mit Grace. Erinnert es ein bisschen, oder zumindest ansatzweise, an den Septage Remix von Live to Low, ist auch inzwischen 10 Jahre her. So, Diamonds and the Roots, Thema von der heutigen Episode. Mantrix Electronic hat fantastische, brandneue Sounds mitgebracht. Unter anderem von John Digweed, Eagles and Butterflies, Kiko und natürlich mein Feature-Deck der Woche. Wir machen Boss Access. Take care of me, I suppose. Das ist SRF Virus, ich bin der Mendlix. Eine Stunde sind wir schon am haben wir schon durchreist. Zwei schönen uns noch bevor. Und jetzt kommt auch gerade meine erste Essential vom heutigen Abend. Und gleichzeitig natürlich auch mein Featured Act von der Woche. Sprich, du bekommst Hintergrundinfos online auf srf.ch/Mendlix. Boss Axis, deutsches Produzenten-Duo. Und zwar kommen sie aus Thüringen und sie sind entdeckt worden 2010 von Parkett Music, ebenfalls als deutsche Label, und zwar geführt vom Superstar DJ Mzole. Naja, das ist ja im Moment durchaus. Und Boss Axis sind so mitunter eine von der ersten deutschen Techno-Bands gesehen, die bewusst wieder auf Melodien den Fokus gesetzt haben und eigentlich damals so eine Art Melodica-Techno-Genre mitkreiert haben. Gut, heute ist ja ganz offiziell. Jetzt kannst du natürlich sagen, so, müssen alle die sogenannten Techno-DJs jetzt einfach die Schwanz spielen? Ja, sollen sie, weil es ist guter Sound. Was Axis ist er? Und wieder brandneue Scheibe Fango. aus Grenoble. Dark and super sexy. Kiko ist das mit seiner neuen Scheibe TXR1. Und der Typ produziert wirklich schon bald 2 Jahrzehnte. Aber erst vor 10 Jahren hat es geklappt mit dem internationalen Durchbruch. Damals gerade auf dem Peak von der Neo-Trance-Geschichte rings um den Gregor Treschen. Er hat ihn dann nämlich auf sein Label Break New Soil gesigned. Und dann ist es relativ rasant gegangen. Heute kann Kiko die Labels aussuchen. Und das macht er auch, wie zum Beispiel hier auf Mobile. What you waiting for? Track ist ein klassisches Beispiel dafür, wie lange ein Road-Testing von einer EP oder eben von einer Scheibe kann gehen. Road-Testing, das ist meistens, dass DJs und Produzenten ihre neuen Tracks natürlich auf Tour nehmen und sie zuerst mal auschecken in verschiedenen Clubs, verschiedene Festivals, wo wirkt wie genau, was muss man noch besser machen. In diesem Fall ist Road-Testing fast ein Jahr gegangen, aber es stecken auch wirklich drei Hochkarater da hinter dem Track, und zwar Eagles and Butterflies, der John Digweed und der Nick Muir. Das ist Crazy Diamonds, brandneu auf Bedrock. This is John Digweed, you're listening to Virus Radio. Diamonds and Roots, das Thema von der heutigen Episode Mental Lips Electronic. Hey, ich hoffe, du freust dich aufs Wochenende, was keine völlig überflüssige Folge, oder? Gut, im Moment ist es noch windig, aber ich habe mal schnell geschaut, in der ganzen Schweiz soll es zumindest die nächsten 3-4 Tage richtig viel Sonne geben. Das ist auch etwas, oder? Und was haben wir hier? Push and Ball. Die haben EP am Start. Ich habe noch nie von diesem Projekt gehört. Gut, jetzt kann es aber eben eine Tatsache sein, dass irgendwelche zwei total populären DJs hier dahinter setzen. Aber das werden wir voraussichtlich nie so wirklich herausfinden. Aber das macht auch gar nicht. Das, was zählt, ist Musik und Playlisten da dazu. Du kommst auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung Joe parat als Podcast zum gratis Downloaden auf iros.ch, auf iTunes oder auf der SRF Iros App. Schönes Wochenende. We'll be right back. Deep down, deep down, deep down. Weil gerade in den letzten zwei, drei Wochen sind ein paar sehr starke Releases rausgekommen und vor allem sein Management ist auch sehr fleissig offensichtlich, weil das kommt auf den ganz grossen Labels raus, wie zum Beispiel da der kommt auf eine Plattenbank, sensationell. Heute das Thema von der Sendung, Diamonds and a Roots, Hintergrundinfos, Playlisten und natürlich der dreistündige Podcast kannst du gerade nach der Sendung downloaden auf srf.ch/mentlix, auf iTunes oben im Suchen Mentlix eingeben und dann einfach auf den Download-Button klicken oder du machst auf dem Handy das SRF Videos, ab auf den Lauf der Stream. Kasper Kohmann mit Wonderland.

eigentlich speziell in Südamerika, aber noch genauer vielleicht aus Argentinien, die wirklich abgefahrensten Club-Tracks kommen. Gut, die haben auch wirklich eine fantastische Techno- und Progressive-House-Szene. Gut, denken wir mal zum Beispiel an Hermann Gattaneo und all die Superstar-DJs. Die letzten drei Platten sind von Ezequiel Ariel gewesen. Und von Nicolas Petraka, ein Duo, das wirklich ganz, ganz, ganz gross wird. Auch der hier könnte durchstarten werden. Mal schauen, wie er sich entwickelt. Auf dem passenden Label ist er natürlich schon für sein Sänger, nämlich auf Estella Fontaine, der Hund aus Argentinien, und heisst er Dudo Gobidinha. hervorragend. Jetzt habe ich gerade auf meinem Facebook-Profil einen Kommentar vom Andi gelesen, der dann schon gesagt hat, naja, eben, er hört die Sendung schon relativ lang und erinnert ihn natürlich auch an den Lobby-Sound. Und jetzt denkt ihr mal an was für einen Klassiker ich heute eingepackt habe. Ja, eine von diesen Lobby-Hymnen, also vom Club Labyrinth, und zwar von Quiver und Dancing in Dark Rooms, hat er 2006 produziert. Und ich habe sehr müssen schmunzeln, weil ich habe damals zweimal an meine Labelnacht eingeladen hatte, also der Quiver. Und dann irgendwann einen Monat später schickt er mir eben einen Track namens Dancing in Dark Ah ja. Thank you. Moment rum ist, das ist Techno. Und auch das ist ein Lobby-Klassiker. Naja, so 8 Uhr morgen, Peter Lavelle dreht durch ein Klassiker. So, Quiver und Trent Cantrell mit We Got Time. sind das Wochenende alle verkatert nach dem 1. Mai. Ich habe Partytipps probiert zu schreiben und ich habe gefunden, so, nein, komm, bis auf zwei Veranstaltungen sind es wirklich interessant aus. Okay, die zwei sind ziemlich stark. Auf der einen Seite haben wir im Hive Club den Gil Abril aus Israel. Er gehört so neben Guy Gerber und Guy Jay so zu denen Techno-Poeten von Israel. Und in Basel haben wir natürlich den Nordstern. Club gehört Schmarrn Hot Since 82. Das war's. Naja, gut, kannst du natürlich auch den Podcast abladen, daheim schön laut aufdrehen, bring aber zuerst noch eine Flasche Wein und dann kannst du deine private Hausparty machen. Den Podcast bekommst du nach der Sendung auf srf.ch/mendlings. Juhu! Neo-Trans- und Techno-Duo aus Deutschland vorgestellt, aus Grenoble. hast du vom Kiko Techno gehört und wirklich, naja, wie willst du das nennen, Space Techno von Eagles and Butterfly zusammen mit dem John Bigwood und dem Nick Moore. Das und alle anderen 29 Tracks findest du alle spätestens ab dem Montag online und zwar auf srf.ch/mentlix. Dort findest du natürlich wöchentlich die aktuelle Playlist, der Podcast, die heutige Sendung zum Downloaden. Die bekommst du in einer guten Stunde ebenfalls auf srf.ch/mentlix, auf iTunes und natürlich auch auf der SRF Virus App fürs Handy. So, das würde mich sehr freuen, wenn am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder hier live im Studio am Umeinandschäge, live hinter den Turntables und mit dir ins Wochenende reisen. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht, genieß das Wochenende. Ciao, ciao.